Zum Schönen am Sommer gehören für mich auch die vielen Freiluftkinos, in denen man endlich all die Filme gucken kann, die man im Winter verpasst hat. Daneben kommen im Sommer natürlich aber trotzdem einige neue Filme in die Kinos und die hat in dieser Woche unsere Filmkritikerin Anke Lewicke gesichtet. Wir nehmen einen neuen Tanzfilm unter die Lupe über Jugendliche, die von Kindheit an auf eine Tanzkarriere getrimmt werden und Taffe Mädels, ein Film, der in der Tradition der sogenannten Buddy-Movies steht. Das sind diese Filme, in denen sich zwei ungleiche Kumpel Bälle, Fäuste oder Sprüche zuwerfen. Sowas hat man Anke Lewicke tausendfach gesehen, doch der Titel Taffe Mädels deutet schon an, dass es sich hier um weibliche Cops handelt. Reicht denn dieser Rollentausch für einen unterhaltsamen Kinoabend? Nee, ich finde das so ein bisschen einfallslos. Ich frage mich immer, das war ja auch schon bei Brautalarm so, das ist ja auch derselbe Regisseur, warum Frauen, also Kinoheldinnen, dann immer in die Fußstapfen von Männern treten müssen, warum die nicht mal ihre eigenen Wege gehen dürfen. Und genauso ist es eben hier auch in diesem Film. Hier haben wir wieder diese Gegensätze der Buddy-Movies, also Sandra Bullock spielt eine FBI-Agentin, die ist so ein bisschen, sage ich mal, verhaltensgestört, ein bisschen introvertiert und sie kriegt dann die Streifenpolizistin, gespielt von Melissa McCarthy, zur Seite gestellt. Das ist so eine Burschikose, so eine sehr, arbeitet mit sehr hemmungslosen Methoden, die sollen einen Drogenring hochgehen lassen, das ist eigentlich schon die ganze Handlung. Ja, und ich finde, während die eine es dann so mit seriösen Verhörmethoden versucht, wirft die andere eben mit Telefonbüchern um sich oder legt eben die Knarre am Hosenschlitz ihres Gegenübers an, ne, damit es auch ein bisschen unter der Gürtellinie ist. Also so, finde ich, macht man noch keinen Film. Und ich finde es einfach so ein bisschen schade, dass wir dann, wenn Frauen sich mal schlecht benehmen, als emanzipatorischer Akt verkauft, das ist doch nicht subversiv oder anarchistisch. Also da gucke ich mir lieber nochmal eine Folge von Desperate Housewives an. Können die Schauspielerinnen zumindest das dürftige Drehbuch retten? Ja, das finde ich ja so ein bisschen schade. Also Sandra Bullock haben wir ja alle kennengelernt durch Speed. Da war sie ja so das All-American Girl und hatte so eine natürliche Toughness. Und ich frage mich, warum sie die hier nicht mal einsetzen darf. Warum sie eher so eine Dödelsrolle spielt, wenn ich das mal so sagen darf. Das stört mich so ein bisschen. Ja, und Melissa McCarthy, ich meine, ich mag diese Feistheit auch. Und die bringt ja schon so ein anderes Rollenbild von Frauen auch mit rein. Aber das wird dann eben auch zur Nummernrevue, wenn sie immer wieder ein dreckiger Witz, ein dreckiger Spruch nach dem anderen. Also, nee, finde ich einfach schade. Also auch die Frauen können dieses Mauerdrehbuch nicht retten. Taffe Mädels, folge ich Anke Lewicke, lässt sich die Bewertung, glaube ich, mit einem Wort zusammenfassen, verzichtbar. Legen wir also den nächsten Film ein. First Position, Ballett ist ihr Leben. Auch nicht der erste Film, der den Ehrgeiz und Druck aufstrebender Tänzerinnen und Tänzer beleuchtet. Findet diese Dokumentation einen neuen Zugang? Naja, erst einmal bestätigt dieser Film so alle Klischees, die wir kennen. Also wir sehen ehrgeizige Kinder, noch ehrgeizigere Eltern, also Mütter, die wirklich alles aufgeben, um ihre Kinder immer zum Unterricht zu fahren, teilweise 2-3 Stunden fahren. Man sieht so Körper, die sich überdehnen, die so in waghalsige Positionen gebracht werden. Und die Regisseurin selbst hat ja auch lange getanzt, also sie weiß, wovon sie erzählt. Und sie begleitet 6 Kinder und Jugendliche so verschiedenen Alters, auch aus verschiedenen Schichten. Die bereiten sich für den Youth American Grand Prix vor. Das ist ein ganz renommierter Wettbewerb. Wenn man da gewinnt, dann hat man eben wirklich eine Karriere sicher. Man kriegt Verträge, Stipendien und so weiter. Und ich finde das interessant, an diesem Film, je länger man dabei ist, werden diese Klischees wirklich mit Leben und Biografien gefüllt. Also man versteht plötzlich, warum ein 10-Jähriger das über sich ergehen lässt, weil einfach der Tanz für ihn dann doch der einzige Ausdruck ist, den er hat. Und formal, wie nähert sich dieser Film den jungen Menschen? Ist die Kamera hier eher Begleiter oder vielleicht auch Voyeur? Ja, es ist eigentlich ein sehr konventionell gemachter Film. Also man sieht so sprechende Köpfe, die Lehrer kommen auch zu Wort, die Eltern. Aber es gibt keinen Kommentar. Also man geht schon mit in diese Tagesabläufe rein. Und die Kinder kommentieren das dann so selbst. Und ich habe schon so das Gefühl, dass die Kamera wie so ein Kamerad ist, wo sich die Kinder und die Jugendlichen auch nochmal so ihre eigenen Träume Räume vergewissern können. Und manchmal muss man natürlich als Zuschauer auch den Kopf schütteln, wenn man da in so ein Kinderzimmer geht. Das sieht wirklich aus wie eine Folterkammer. Also da sind so Gerätschaften drin, wo die Füße dann sich so dehnen müssen und alles, damit der Körper immer in Schwung bleibt. Da wird einem ganz anders. Aber wenn man dann sieht, wie die sich auf der Bühne verwandeln, zu anderen Persönlichkeiten werden, dann versteht man das. Oder es geht eben auch um einen Jugendlichen, der kommt aus Kolumbien und für ihn ist der Tanz einfach auch eine Chance eines sozialen Aufstieges. Und die Dramaturgie ist ein bisschen einfach, sage ich mal, weil es geht ja um den Wettbewerb am Ende. Aber die Dramaturgie geht dann doch auf. Man hat die sechs so kennengelernt, man mag sie und am Ende drückt man ihnen dann doch die Daumen. First Position Ballett ist ihr Leben, ein dokumentarischer Tanzfilm von Bess Karkman. In Anke Lewickes Filmkritik schneidet er deutlich besser ab als die Actionkomödie Taffe Mädels. Und weitere Filme, die in dieser Woche in die deutschen Kinos kommen, die stellen wir Ihnen heute Abend in unserem Kulturmagazin Fazit vor. In der Stunde vor Mitternacht geht es dann unter anderem um den neuen Film von Pedro Almodóvar, Fliegende Liebende.